Blumen, Melodien aus kalten Träumen von einem warmen Land. Singen kalte Blumen, Melodien aus kalten Träumen von einem warmen Land. Entlang der heißen Straße, in einem heißen Land. Heißen Träumen von einem